WDR 5. Neugier genügt. Die Engländer haben's gut. Sie sind berühmt für ihre geschmeidigen Umgangsformen. Queen Mum zum Beispiel hat zu Lebzeiten den Spruch geprägt: Never explain, never complain. Keine Rechtfertigungen, keine Klagen. Jedenfalls nicht öffentlich. Man könnte auch sagen, quatsch die Außenwelt nicht mit deinem Seelengedöns voll. Angenehm sind Leute, die sich daran halten. Unangenehm ist Boris Becker. Der lebt zwar mit seiner Familie in Wimbledon und will seit neuestem die britische Staatsangehörigkeit beantragen. Das passende Verhalten hat er aber nicht auf Lager. In seiner zweiten Autobiografie rechnet er ohne Not mit seinen diversen Ex-Partnerinnen ab. Auch vor der Mutter seiner beiden ältesten Kinder macht er dabei nicht Halt. Meine Annahme, dass es Barbara in erster Linie ums Geld ging, klingt im ersten Moment ziemlich abgeschmackt, war aber leider nicht aus der Luft gegriffen. Barbara erhielt seinerzeit monatlich einen fünfstelligen D-Mark-Betrag als Haushaltsgeld. Es war meist schnell aufgebraucht. Barbara war in einfachen Verhältnissen groß geworden. Die richtigen Schuhe, das richtige Outfit, die richtige Uhr, all das wurde zusehends wichtiger als Ehe und Familie. Das Leben ist kein Spiel, heißt das Werk. Und wirklich, es geht um ernste Verfehlungen. Über eine abgestoßene Verlobte schreibt Becker, tief beleidigt, dass sie nur an wenigen Abenden im Monat Lust gehabt hätte, für ihn zu kochen. Traurig, aber wahr. Die Mutter seiner unehelichen Tochter wiederum sei auch nur hinter seinem Geld her gewesen. Die Tochter selbst sei schon genauso verwöhnt wie ihre Mutter. Alle wollen ihn nur ausbeuten. Und dann war da ja auch noch der Scheidungsanwalt, der eine wahre Gotteslästerung im Schilde führte. Der Zeremonienmeister dieses Gerichtskrimis war Samuel Burstyn, ein Mann, der später aufgrund von Drogendelikten für Jahre in den Knast wanderte. Auf diesen feinen Herrn traf ich im Gericht von Miami, und zwar heftig. Burstyn wollte den deutschen Tennishelden vor Gericht und vor der gesamten Weltöffentlichkeit in die Knie zwingen, erniedrigen und zerstören. Eigentlich ist das Wort Fremdschämen ja schon wieder out, aber hier müsste man es wohl doch nochmal bemühen. Trotz allem hat Boris bekanntlich noch eine Frau gefunden, die bereit war, ihn zu heiraten. Das war allerdings vor dem Buch. Vielleicht wusste die Gute einfach nicht, was für einen sie sich da angelacht hatte. Ob jemand nachtragend ist, zeigt sich ja erst nach einer Weile, wenn es schon etwas nachzutragen gibt. Und bis dahin behauptet jeder, den man fragt, ohne auch nur zu überlegen, Folgendes. Also ich selber bin überhaupt kein nachtragender Mensch. Nein, ich doch nicht. Ich bin doch nicht nachtragend, nein. Ich glaube, ich bin nicht besonders nachtragend. Genau, kein Mensch nachtragend da draußen. Dem Sprichwort, wer nachtragend ist, hat schwer zu schleppen, will man nicht entsprechen. Man hört es und nickt bedeutungsvoll. Ja, ja, natürlich, nachtragende Menschen machen es sich unnötig schwer. Ich nicke mit, muss aber gleichzeitig feststellen, ich weiß noch, dass Ronny Binns mir in der ersten Klasse richtig feste vor den Arm geboxt und sich noch nicht mal entschuldigt hat. Ich weiß noch, dass Yvonne Marzek mir mit 14 wochenlang vorgelogen hat, sie hätte einen Freund, weil sie sich wichtig machen wollte. Ich weiß sogar noch, dass vor 15 Jahren eine Kioskfrau von einem ganz bestimmten Kiosk wahnsinnig pampig zu mir war. Gutes Gedächtnis, könnte man meinen. Sehr lästig, meine ich. Die Liste ist geschätzt 200 Positionen lang. Das ist ein Charakterzug, der einen selber in ein ziemlich schlechtes Licht rückt. Nachtragend sein ist ein niedriger Beweggrund, der einen in so eine Ecke schiebt, wie die Nachbarin, die jeder von uns hat. Und die erzählt auch immer, ja, damals vor 2 Jahren haben sie auch ihren Müll nicht weggebracht, wa? Und so eine möchte man einfach nicht sein. Und darum ist das ein Charakterzug, den man nicht freiwillig zugibt. Na, herzlichen Dank. Nachdem ich eben erst mein Bekenntnis abgelegt habe, wäre dieser Kommentar meiner Freundin Niki schon wieder ein Grund, die Unterlippe vorzuschieben. Allerdings entstammt die Bemerkung einer Gesprächsrunde, die ich selbst einberufen habe. Wir reden über das Verletzen und das Verzeihen. Alle Teilnehmer sind mir seit Jahren vertraut. Ich will schließlich ehrliche Antworten haben. Im Umkehrschluss verspreche ich, nicht schon wieder so empfindlich zu sein. Auf diese Weise finde ich heraus, dass Niki ohnehin nicht viel besser ist als ich. wenn man mich aus irgendeinem Grund anlügt, sei es noch so aus gut gemeinten Beweggründen, da bin ich dann so ein bisschen nachtragender. Nein, vielleicht nicht. Doch, das finde ich richtig blöd. Verdammt noch eins, man sagt es doch einfach mal so, oder? Weil ich glaube, ich bin schon erwachsen und ich bin verdammt noch mal im Recht dazu, mir meine eigene Meinung zu bilden, wie ich was finde. Oder? Jawohl. Bettina schaltet sich ins Gespräch ein. Natürlich startet auch sie mit der Behauptung, so ganz und gar nicht nachtragend zu sein. Im Gegensatz zu Niki und mir kann sie das aber begründen. In Bettinas Familie gibt es ein überaus abschreckendes Beispiel. Eine Tante, die seit Jahrzehnten im Streit mit ihren Nachbarn und einem ihrer Söhne lebt und gern die ganze Welt daran teilhaben lassen möchte. Es ist ein großes Schauspiel, ja? Dann kommt das Stichwort Nachbarn, Kind. Und dann geht das los. Erstmal so langsam fängt das an, ne? So das Vorgeplänkel und dann wird der Ton immer lauter und die Stimme immer fahriger und nächstes Stichwort kommen dann die Tränen, nächstes Stichwort wird auf die Straße gerannt und geschrien. Es fliegen Gegenstände auch schon mal. Also man wälzt sich dann so in den Emotionen und die anderen, die haben dann die Wahl, ne? Also die einen reagieren dann lethargisch ignorierend, wieder andere versuchen darauf einzureden. Es ist immer dasselbe. Zugegeben, wir haben uns angesichts dieser leidenschaftlichen Schilderung königlich amüsiert. Tauschen wollen wir mit Bettina trotzdem nicht. Christian ergreift das Wort. Er kann nicht nachvollziehen, dass sich manche Leute so ausdauernd in ollen Kamellen suhlen. Ich bin da eher der Zukunft zugewandt. Also klar, das bedeutet nicht, dass man alles vergisst und alles vergeben kann. Ja, dafür ist man ein Mensch. Aber ich will verhindern, dass die Vergangenheit meine Zukunft noch mehr bestimmt, als sie es eh schon tut. Und in dem Moment, wenn ich Sachen nachtrage, die ich nicht ändern kann, die für mich aber nicht so schlimm sind, dass ich sage, okay, daraus muss ich eine Handlung ableiten, dann schränke ich mich sehr, sehr stark ein. Plötzlich steht die Frage im Raum, was denn das Wort nachtragend überhaupt bedeutet. Vielleicht stellt sich jeder von uns etwas anderes darunter vor. Christian sagt, dass er es nachtragend findet, wenn sich jemand trotz einer vorausgegangenen Entschuldigung einfach nicht abregen kann. Niki wird hellhörig. Sie hält sich selbst schließlich unter anderem deshalb für nachtragend, weil sie zahlreiche Verletzungen aus Kindertagen nicht aus dem Kopf bekommt. Wenn ich jetzt so ernsthaft drüber nachdenke, wurde nie der Versuch unternommen, sich zu entschuldigen, das zu relativieren, das zu rechtfertigen. So gesehen, was bin ich denn dann? Dann bin ich ja gar nicht nachtragend. Dann befinde ich mich noch in der Phase des Verletzt- und Gekränktseins und warte mehr oder weniger für den Rest meines Lebens darauf, dass sich einer entschuldigt und dass ich überhaupt die Chance bekomme, zu sagen, ich verzeihe dir. Bettina hat einen anderen Ansatz. Sie konzentriert sich vor allem auf Konflikte unter Gleichstarken, also zwischen gleichberechtigten Erwachsenen. Ihr geht es dann auch weniger um die Frage, ob sich irgendwer bei irgendwem entschuldigt hat und ob die Entschuldigung angenommen wurde. Sie findet, dass Nachtragen beginnt, wo einer sich weigert, den eigenen Anteil unter die Lupe zu nehmen. Alles Blödmänner und dumme Zicken, die anderen. Warum ist das passiert? Warum ist das mir passiert? Oder warum passieren mir bestimmte Dinge immer wieder und ich habe jetzt eine ganze Sammlung Antichristen, auf die ich sauer bin? Das sind unangenehme Fragen und die Antworten sind in der Regel nicht schön. Wenn man die sich aber nicht stellt und nicht bereit ist, eine ehrliche Antwort darauf zu geben und vor allem noch den Schritt weiter zu gehen und sich zu fragen, was ändere ich, ja, dann wird es nicht besser. Und man hat diese Projektionsfläche, dieses negative Bild, auf das man alles draufballert, aber man kommt gedanklich überhaupt nicht weiter. Christian gibt zu bedenken, dass die Zeit, in der wir leben, nicht unbedingt sehr geeignet sei für die Vergebungswilligen. Er hat an diversen Forschungsprojekten aus dem Themenkreis Neue Medien mitgearbeitet und glaubt, dass das Internet viele Menschen starrsinniger macht. Na, A, ist es natürlich ein weltweites Gedächtnis. Es geht nichts verloren, was natürlich fürs Nachtragen ganz hervorragend ist. Das Zweite ist, es ist keine persönliche Kommunikation. Wir sind ja alle von unseren Dämonen besessen und Nachtragen ist einer dieser Dämonen. Das wird aber abgefedert durch das menschliche Miteinander. Wenn Menschen sich gegenüber sitzen, können sie sich streiten, aber sie können sich auch vertragen. Das fehlt natürlich im Internet. Ich sehe den anderen nicht, ja. Und in der Steigerungsform bin ich noch in einer anonymen Menge. Das heißt, ich kann natürlich sehr leicht urteilen, sehr leicht nachtragend sein, mich in meinem Nachtragen bestätigen durch ganz viele andere, ohne jeweils ein Korrektiv haben zu wollen. Niki wirft ein, dass auch digitale Plauderprogramme wie WhatsApp bestens geeignet seien, um zähen Streit zu säen. Ihr ist das selbst passiert? Es war eine wirklich winzig kleine Geschichte. Ich habe mit vier sehr netten Frauen zusammen mein BWL-Studium gemacht und kurz vor Ende des Studiums meinte die eine, leider schriftlich, ach, ich mache mir Sorgen, dass ich keinen Job mehr kriege, wer soll mich schon anstellen? Irgend sowas in die Richtung hat sie geschrieben und ich schrieb darauf den Satz, ach, ich glaube nicht. Hab's abgesendet und im Satz hinterhergeschickt, warum solltest du denn bitte keinen Job kriegen? Du bist genauso gut wie ich und absolut talentiert. Und nur der erste Satz wurde genommen und das, ach, ich glaube nicht, wurde ausgelegt als, ach, ich glaube nicht, dass du jemals einen Job bekommst. Niki hat laut eigener Aussage viele Male versucht, der Kommilitonin die Sache zu erklären. Die habe sich aber sturgestellt und kein Wort mehr mit Niki geredet. Sogar bei der gemeinsamen Abschlussfeier habe Eiszeit geherrscht. Für Niki war damit ein unwiederbringlicher Tag, ruiniert und ein neuer Anlass zum Nachtragen in der Welt. Allerdings für sie selbst. Wegen dieses dämlichen Missverständnisses haben wir keinen Kontakt mehr. Und immer wieder nachts wacht man so auf und dann macht das so plopp und das Hirn fängt plötzlich an, wild vor sich hinzulabern. Ach, weißt du noch, damals kannst du dich noch dran erinnern und dein Abschlussfest und du hattest dich so drauf gefreut, bist stundenlang beim Friseur gesessen und dann das. Erinnerst du dich da noch dran? Und dann liegt man dann die ganze Nacht wach und denkt sich, ach, halt doch die Fresse, du blödes Hirn. Und man kriegt es nicht mehr raus und quält sich und weiß ganz genau, ich kann's nicht ändern. Wer nachtragend ist, hat schwer zu schleppen. Hier hat das Sprichwort den Praxistest bestanden. Niki guckt bedröppelt, aber Bettina kommt ein tröstlicher Gedanke. Ich glaube, was ein bisschen dazugehört, wenn man der Nachtragende ist, ist man auf jeden Fall jemand, der weiß, wo Grenzen sind und wann die überschritten werden. Ich finde, zum Nachtragen gehört auch ein gewissen Sinn für Selbstwert und Selbstwertgefühl. Und das braucht man schon, um überhaupt nachtragend sein zu können, glaube ich. Und deswegen ist das nicht nur schlecht. Der Zusammenhang zwischen dem Selbstwertgefühl und dem Festhalten an gewissen Ärgernissen drängt sich insbesondere auf, wenn man auf den Buchmarkt blickt. Gerade in den letzten Jahren sind etliche Titel erschienen, in denen bekannte Menschen, meist übrigens Männer, öffentlich nachkarten. Man denke etwa an Christian Wulffs Schmollschrift »Ganz oben, ganz unten«. Ein passender Untertitel dafür wäre »Wie mir in meiner Funktion als Bundespräsident gemeines Unrecht getan wurde«. Auch Jörg Kachelmann breitet das Böse, das ihm widerfahren ist, auf über 400 Seiten aus. Ebenfalls berühmt geworden ist ein Werk mit dem Titel »Vermächtnis«. Der Journalist Heribert Schwan hat es gegen den Willen von Helmut Kohl veröffentlicht. Darin wird vieles zitiert, was der Altkanzler über ehemalige Weggefährten zu Schwan gesagt hat. Sauber war Rühl, hinter Fotzig war Blüm, nicht hinter Fotzig war Albrecht, hinter Fotzig war Stoltenberg, aber nicht mutig. Hinter Fotzig waren Süßmuth, Geißler und Christa Tuben. Umzingelt also von Schlangenbrut hat er das Vaterland vereint und von Angela Merkel hält er erst recht nichts. Diese Dame ist ja wenig vom Charakter heimgesucht. Da könne man sich nur bekreuzigen. Auch seine Vertraute Julia Weber habe regelmäßig das Weite gesucht, sobald die Dame Merkel im Anmarsch gewesen sei. Das kommt schon ein bisschen nachtragend daher. Aber offenbar haben sich hier die Richtigen gefunden, die beide nicht schlecht sind in dieser Disziplin. Heribert Schwan hat infolge eines Gerichtsurteils alle 200 Tonbandkassetten abgeben müssen, auf denen das monumentale Gespräch aufgezeichnet ist. Der nachhaltige Groll darüber muss selbstverständlich Ausdruck finden. Mehr als 7 Jahre sollte Helmut Kohl große Teile meines Lebens beherrschen. Ich habe nicht einmal mehr richtig Urlaub gemacht. Ich war stolz, dass er mich brauchte. Dabei ist das Werk noch nicht einmal komplett. Die publizierten Erinnerungen reichen nur bis ins Jahr 1994, obwohl die Vita bis 2002 abgerufen und dokumentiert ist. Die Ursachen sind bei Maike Kohl-Richter zu suchen. Sie hat die Vollendung des historisch bedeutsamen Memoirenprojekts verhindert, als es bereits auf der Zielgeraden war. Und so weiter und so weiter. Unentwegt wird man als unbeteiligter Zuschauer, Zuhörer oder Leser in Dinge hineingezogen, die einen gar nicht betreffen. In der Medienlandschaft hat es Tradition. Ein früher Fall war die Sendung »Das literarische Quartett«. Im Sommer 2000 ergab sich zwischen der berühmten Literaturkritikerin Sigrid Löffler und dem noch berühmteren Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ein Schlagabtausch bezüglich eines Romans von Haruki Murakami. Reich-Ranicki fand ihn erotisch, Sigrid Löffler so gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, irgendeine Art von erotischer Sprache ist. Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes. Einen Umstand hier aufmerksam machen. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Zweimal jährlich kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, unanständiges. Und das war eine Behauptung, die Sigrid Löffler weder einordnen noch jemals verzeihen mochte. Das literarische Quartett zerbrach, die betagten Kontrahenten äußerten sich noch Jahre später unfreundlich übereinander, hartleibig, unversöhnlich. Vielleicht hätten sie mal gemeinsam zur Paarberatung gehen sollen. Dafür muss man nicht unbedingt ein Liebespaar sein, ein gemeinsamer Konflikt reicht. Die Kölner Paartherapeutin Constanze Rink hätte den beiden geraten, sich ein Beispiel an anderen aus der eigenen Altersklasse zu nehmen. Ich kenne durchaus viele ältere Leute, die einen Großmut entwickeln, die einfach so ein leichtes Lächeln gegenüber diesen ganzen Unwägbarkeiten und Scheinkränkungen aus deren Sicht dann im Leben entwickeln und so das wirklich Wesentliche von den vielen kleinen unwesentlichen Irritationen sehr gut unterscheiden. Und das ist eine absolute Wohltat, solche Leute. Das bedeutet nicht, dass man alles im Leben an sich abperlen lassen soll. Aber Constanze Rink ist überzeugt, dass die erste Lektion gegen das Nachtragen tatsächlich darin besteht, gar nicht erst mit dem Übelnehmen anzufangen. Denn wie soll das enden, wenn einer immer neue Feindschaften sammelt und keine davon je wieder vergisst? Hilfreicher wäre es, nochmal zu gucken, ist das wirklich so persönlich jetzt gegen mich gewesen, was da passiert ist? Oder ja, steht der Metzger vielleicht gerade so unter dem Stress, dass der nicht so freundlich ist, wie ich es mir wünsche? Und wenn es wirklich mir sehr unangenehm ist, dann sollte ich eher sagen, hören Sie mal, seien Sie doch nicht so unfreundlich zu mir, ich habe Ihnen doch nichts getan, statt sich zurückzuziehen und zu sagen, ich gehe nicht mehr zu dem Metzger. Also da kann man ja dann bald auch zum Bäcker nicht mehr gehen und irgendwann ist man nur noch bei sich zu Hause, weil man die ganzen Leute drumherum nicht mehr aufsuchen will. Ne? Und trotzdem hat das Sprichwort, wer nachtragend ist, hat schwer zu schleppen, nicht immer recht. Gewisse Menschen scheinen sich in der Position des Schlechtbehandelten unheilbar zu gefallen, meint Constanze Rink. Sie hat sogar eine Erklärung dafür. Wenn es so ein Verhalten gibt, was so hartnäckig ist, dann hat man irgendeinen Vorteil davon. Der ist sehr individuell unterschiedlich. Das kann sein, immer wieder Aufmerksamkeit dafür zu bekommen oder man kann immer wieder sagen, ich bin die Dumme. Ne? Also das kann schon allein eine Stabilität bringen im seelischen Erleben, dass es dieses Verhalten aufrechterhält. Mag sein, aber der Preis ist hoch. Denn der strengstens Nachtragende meidet nicht nur von sich aus all die Orte und Menschen, denen er ungesühntes Unrecht zuschreibt, sondern er wird irgendwann auch von jenen gemieden, mit denen er noch Umgang pflegen würde. Selbst das beste Klagelied nervt nach der x-ten Wiederholung gewaltig. Wie lautet also die Lösung? Wenn es sich irgendwie machen lässt, sollte man immer persönlich über die Dinge reden, sagt Constanze Rink, ohne Zuschauer. Notfalls an einer Baustelle nach der anderen. Also ich denke, wenn man wirklich in dem Moment nochmal das Gespräch sucht und dann zu dem Schluss kommt, jetzt können wir es weglegen, dann ist die Befreiung sofort da. Wenn aber die jeweils andere Streitpartei tot oder unauffindbar oder auch nur vollkommen uneinsichtig ist, könne man die Dinge im Alleingang über Bord werfen, damit man nicht mehr so schwer zu schleppen hat. Ich höre das und muss an den brutalen Ronny Binz und die verlogene Yvonne Marzek denken. Ich beschließe, beiden mit sofortiger Wirkung zu vergeben. Und anschließend verzeihe ich mir selbst, weil ich jetzt schon weiß, dass mein Gedächtnis die beiden niemals wirklich gehen lassen wird. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.